Unsere Mutter, ja, die musste energisch sich durchsetzen wollen. Guck mal, die war 18, da schickte man sie zu ihren Tanten nach Iserlohn, damit sie nicht merkte, dass die Mutter schon wieder ein Kind kriegte, statt dass sie im Kindbett half. Und dann ist die Mutter ja im Kindbett gestorben. Ja, das war doch so kurzsichtig wie nur was. Ja, und dann hatte sie ja die kleine Schwester mit 4 Jahren und der Paul war 5 Jahre. Und dann die großen Brüder. War auch nicht so einfach. Ja, und dann hat er ja nachher noch, als meine Mutter, glaube ich, 24 war, hat er noch wieder gehalten, da ist sie ja aus dem Haus gegangen. Da hat sie eine Stelle angenommen in Münster.